Kapitel 05. Der Prolog am Kalchengeol, der in einem Lande siegreiche Sozialismus schließt keineswegs mit einem Male alle Kriege überhaupt aus. Im Gegenteil, er setzt solche voraus. W.L. Lenin im September 1916 in Militärisches Programm der proletarischen Revolution, Werke XXI, Berlin 1964, S74, 1. Am 19. August 1939 traf Stalin Entscheidungen, die die Weltgeschichte umkehren sollten. Eines Tages wird man die Archive öffnen, und wir werden viel Interessantes finden. Die Hauptsache aber wird nicht darunter sein, und zwar aus folgendem Grund: Wie oft habe ich euch gesagt, macht was ihr wollt, aber hinterlasst keine Dokumente, lasst keine Spuren zurück. Das sind Stalins Worte. Er äußerte sie öffentlich während einer Rede auf dem 16. Parteikongress. Werke 13, S15, an dieser Stelle hat das Stenogramm homerisches Gelächter aller im Saale festgehalten. Der Kongress lachte schallend, Genosse Stalin hatte zu Scherzen geruht. Natürlich hatte Stalin nicht von sich selbst gesprochen, sondern von seinen Gegnern, die es sich angeblich zum Prinzip gemacht hätten, keinerlei Dokumente und Spuren zu hinterlassen. Aber der Kongress hatte grundlos gelacht. Stalin unterstellte seinen Gegnern stets seine eigenen Absichten, Prinzipien und Methoden. Seine Gegner lässt Stalin nur wenig später erschießen. Und auch nahezu sämtliche Delegierten des 16. Parteikongresses lässt er exekutieren. Dokumente über seinen persönlichen Anteil dabei wird er allerdings nur in minimalem Umfang hinterlassen. Kein anderer Diktator kann sich mit Stalins Fähigkeit messen, 63 die Spuren seiner persönlichen Beteiligung an Verbrechen zu verwischen. Wie das vor sich ging, berichtet Anastas Mikoyan, der alle Rekorde im Überleben geschlagen hat. Er gehörte dem ZK von 1923 bis 1976 an, das heißt 53 Jahre, von denen er 40 Jahre lang Kandidat bzw. Mitglied des Politbüros war. Er schildert die Besprechungen bei Stalin, meist waren wir zu fünft. Wir kamen am späten Abend oder in der Nacht zusammen, selten in der zweiten Tageshälfte und in der Regel ohne vorherige schriftliche Benachrichtigung. Protokolle oder irgendwelche Aufzeichnungen über den Verlauf dieser Sitzungen gab es nicht. Militärhistorische Zeitschrift 1976, Nummer 6, S68, Stalins persönlicher Referent Generaloberst der Flieger A.S. Jakowlew, bei den Beratungen bei Stalin im engen Kreis gab es keine Stenografinnen, keine Sekretäre, Protokolle wurden nicht geführt. Das Ziel eines Lebens, S498, Marschall der Sowjetunion D.F. Ustinov, während des Krieges Volkskommissar für die Rüstungsindustrie, bei den Sitzungen und Beratungen, die Stalin abhielt, gab es zumeist keine Protokollaufzeichnungen über die erörterten Fragen und die dazu gefällten Entscheidungen, und oft fehlte es an einer entsprechenden expliziten Formulierung der Beschlüsse. Im Namen des Sieges. Moskau 1988, S91, anders gesagt, Beschlüsse wurden gefasst, aber nicht schriftlich fixiert. Wie bei der Mafia. Marschall der Sowjetunion G.K. Schukow, während des Krieges Stellvertreter des Oberkommandierenden, das heißt Stalins, viele politische, militärische sowie den Staat allgemein betreffende Angelegenheiten wurden nicht nur auf den offiziellen Sitzungen des Politbüros des ZK und im Sekretariat des ZK diskutiert und entschieden, sondern auch abends bei Tisch in der Wohnung oder auf der Datscha 1. W. Stalins, wo gewöhnlich die ihm am nächsten stehenden Mitglieder des Politbüros zugegen waren. Erinnerungen und Gedanken. Moskau 1969, S. 296, Generaloberst B. Wannikow, zunächst Volkskommissar für die 64 Rüstungsindustrie, danach Volkskommissar für die Munitionsindustrie, bei den Sitzungen und Beratungen bei Stalin gab es folgende Praxis: Fragen wurden erörtert und entsprechende Entscheidungen gefällt, aber häufig ohne Protokollnotizen. Von daher ist es klar, dass die Darstellung und Beurteilung vieler Ereignisse lediglich aufgrund von Dokumenten nicht ausreichend und nicht vollständig sein kann und in einer Reihe von Fällen sogar fehlerhaft sein muss. Militärhistorische Zeitschrift 1962, Nummer 2, Besprechungen bei Hitler waren für ihre große Teilnehmerzahl bekannt. Fast alles, was Hitler sagte, wurde von Stenografinnen und einem Historiker für die Geschichtsschreibung festgehalten. Siehe HPK, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941 bis 1942. Stuttgart 1965, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Wehrmachtsführungsstab, 1940 bis 1945. Frankfurt am Main 1961 bis 1965 UA. Besprechungen bei Stalin dagegen erinnern nicht nur an heimliche konspirative Zusammenkünfte von Verschwörern, sie waren es auch dem Geist und der Sache nach. Dabei wurden keine Dokumente und Spuren zurückgelassen. Deshalb werden wir, wie uns Stalin lehrte, nicht auf Worte schauen, die man uns ohnehin verheimlicht, sondern die Taten betrachten, die offen zutage liegen. Zweiter lässt sich ein unerfahrener Spieler mit einem Falschspieler auf ein Kartenspiel ein, dann unterläuft ihm für gewöhnlich nur der eine Fehler, dass er die Karten in die Hand genommen hat. Im August 1939 trafen in Moskau eine französische und eine englische Militärdelegation zu Verhandlungen über ein gemeinsames Vorgehen gegen Deutschland ein. Die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs wiederholten den Fehler des unerfahrenen Spielers. Sobald sie an einem Tisch mit Stalins Falschspielern saßen, hatten Großbritannien und Frankreich bei den Verhandlungen bereits verspielt. Weder die britische noch die französische Regierung durch 65 schauten Stalins Absichten. Stalins Plan war einfach: Frankreich und Großbritannien mussten dazu gebracht werden, Deutschland den Krieg zu erklären oder Deutschland zu Aktionen zu provozieren, die Frankreich und Großbritannien zwingen würden, Deutschland den Krieg zu erklären. Deutschland und Frankreich grenzen aneinander, während die Sowjetunion durch eine Barriere neutraler Staaten von Deutschland getrennt ist. Bei jeder beliebigen Verteilung, jeder beliebigen Kombination der Kräfte würden die entscheidenden Kampfhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich unter aktiver Beteiligung Großbritanniens erfolgen, während die Sowjetunion formal zwar auf einer der beiden Seiten stehen konnte, faktisch aber gewissermaßen abseits vom europäischen Gemetzel bleiben und sich auf die Entsendung von Expeditionstruppen beschränken würde. Die Unterhandlungen mit Stalin waren für Frankreich und Großbritannien in jedem Falle ein Verlustgeschäft. Die sowjetische Seite konnte für ihre politischen Ziele alles nutzen, angefangen bei der Mitgliederliste diplomatischer Delegationen. Entsandten Frankreich und Großbritannien hochkarätige Vertreter nach Moskau, konnte Stalin zu Hitler sagen: Sei auf der Hut vor dem, was sich hier gegen dich zusammenbraut, komm und unterschreib unseren gemeinsamen Pakt, andernfalls. Schickten Großbritannien und Frankreich dagegen weniger gewichtige Delegationen nach Moskau, konnte Stalin Großbritannien und Frankreich mangelndes Verlangen, den Aggressor zu zügeln, unterstellen: Der sowjetischen Delegation gehört sogar unser Volkskommissar für Verteidigung, Genosse Woroschilo, an, und wen habt ihr hergeschickt? Sobald Stalin die Zustimmung der britischen und der französischen Regierung zu Verhandlungen erhalten hatte, befand er sich in einer Lage, in der er nicht mehr der Verlierer sein konnte. Zwei Möglichkeiten boten sich an: Entweder konnte die sowjetische Delegation ständig neue Forderungen vorbringen und die Sache so weit treiben, dass Großbritannien und Frankreich gezwungen wären, den Krieg gegen Deutschland zu beginnen, oder die Verhandlungen konnten platzen, 66, und dann würde man Großbritannien und Frankreich sämtlicher Todsünden beschuldigen können, selbst aber mit Hitler jeden noch so schändlichen Vertrag abschließen. Und die sowjetische Delegation stellte Forderungen: Wir haben keine gemeinsame Grenze mit Deutschland, unsere Truppen brauchen Durchmarschkorridore durch Polen. Diese Forderung war unannehmbar für Polen und unnötig für die Sowjetunion. Sie war unannehmbar, weil Regierung und Bevölkerung Polens wussten, was Rote Armee und NKWD bedeuteten. Kurz darauf erlaubten Estland, Litauen und Lettland die Stationierung sowjetischer Garnisonen auf ihrem Territorium, und sie gerieten in eine kommunistische Sklaverei, die bei einer anderen Entwicklung der Dinge zu einem unbefristeten Joch hätte werden können. Die polnischen Befürchtungen waren begründet und wurden in der Folgezeit durch die Massenbestattungen polnischer Offiziere in sowjetischer Erde bestätigt. Wenn Stalin den Frieden wollte, wozu brauchte er Korridore durch Polen? K.J. Woroschilo, Marschall der Sowjetunion, Volkskommissar für Verteidigung und Mitglied des Politbüros, erklärte bei den Verhandlungen: Da die Sowjetunion keine gemeinsame Grenze mit Deutschland besitzt, gibt es keine Wege, um mit dem Aggressor in Berührung zu kommen. Internationales Leben 1959, Nummer 3, S157, was für ein Grund zur Freude. Sollten Woroschilo und Stalin tatsächlich nicht begreifen, dass das Fehlen einer gemeinsamen Grenze mit Deutschland einen Segen für ihr Land bedeutet? Vorausgesetzt natürlich, dass man sich verteidigen oder besser noch überhaupt nicht in den Krieg hineingezogen werden will. Aber Stalin hatte keineswegs die Absicht, sich zu verteidigen oder gar völlig aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten. Die Korridore durch das polnische Territorium brauchte Stalin einerseits für die Sowjetisierung Polens, andererseits gaben sie ihm die Möglichkeit, Deutschland mit einem Überraschungsschlag in den Rücken zu fallen, falls dieses durch einen Krieg gegen Frankreich, Großbritannien und potenziell auch die USA 67 geschwächt sein würde. Eine andere Nutzung der Korridore durch das polnische Staatsgebiet ist nicht denkbar. Es gab noch andere Vorschläge von sowjetischer Seite: Man solle den Krieg gegen Deutschland nicht nur im Falle eines direkten deutschen Angriffs beginnen, sondern auch schon bei einer indirekten Aggression. Was unter einer indirekten Aggression zu verstehen war, wussten allerdings nur Genosse Stalin und seine Diplomaten. Hätte man die Vorschläge der sowjetischen Delegation akzeptiert, hätte Stalin, mit Fug und Recht, von Großbritannien und Frankreich ein militärisches Eingreifen als Antwort auf einen beliebigen außenpolitischen Schritt Deutschlands verlangen können. Die Auslegung der Formulierung war dehnbar, wenn man nur wollte, konnte alles, was immer gefiel, zur indirekten Aggression erklärt werden. Das Kriegsszenario hätte sich ungemein vereinfacht als Antwort auf beliebige Handlungen Deutschlands, wären Frankreich und Großbritannien auf Verlangen Stalins gezwungen gewesen, gegen Deutschland vorzugehen. Auch die Sowjetunion hätte militärisch eingegriffen, allerdings nicht von ihrem Territorium, sondern von polnischem Boden aus, was bequem und ungefährlich war. In jedem Falle hätten sich die eigentlichen Kampfhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland entwickelt, erst dann hätten frische sowjetische Truppen über polnisches Territorium die abschließenden Vernichtungsschläge in den Rücken Deutschlands geführt. Großbritannien und Frankreich, seid ihr einverstanden mit dieser Version? Nein. Dann sind unsere Verhandlungen beendet, und ihr tragt die Schuld für deren Scheitern. Die Delegationen Frankreichs und Großbritanniens gaben in dem Wunsch, die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu beweisen, der sowjetischen Seite Informationen von äußerster Wichtigkeit, die Stalin nicht hätte erhalten sollen. Falls Deutschland Polen angreife, würden Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklären. Das war die Information, auf die Stalin so dringend gewartet hatte. 68 Hitler nahm an, dass er den Angriff gegen Polen, sowie die Besetzung der Tschechoslowakei, ungestraft durchführen könnte. Aber Stalin wusste jetzt, dass Hitler die Strafe ereilen würde. So geriet der Schlüssel für den Beginn des Zweiten Weltkrieges in Stalins Hand. Stalin brauchte Hitler nur noch grünes Licht zu geben: Greif Polen an, ich werde dich nicht hindern, aber Frankreich und Großbritannien werden dir den Krieg erklären. Am 19. August 1939 teilte Stalin Hitler mit, dass sich im Falle eines deutschen Angriffs auf Polen die Sowjetunion nicht nur neutral verhalten, sondern darüber hinaus Deutschland beistehen würde. Daraufhin trifft Ribbentrop in Moskau ein und unterzeichnet am 23. August den Vertrag mit Molotow über den Angriff auf Polen. Der Zweite Weltkrieg hätte auch nicht stattfinden müssen. Die Entscheidung lag bei Stalin. Stalin hatte zwei Möglichkeiten. Erstens, unabhängig von der Haltung Großbritanniens, Frankreichs oder Polens offiziell zu erklären, dass die Sowjetunion das polnische Territorium wie ihr eigenes verteidigen würde. Die polnische Regierung will keine sowjetischen Truppen auf polnischem Staatsgebiet. Kein Problem. Sobald Deutschland die polnischen Truppen geschlagen und die Regierung gestürzt hat, wird die Rote Armee polnisches Territorium betreten und gegen Deutschland kämpfen. Erst kurz zuvor hatte die Sowjetregierung offiziell erklärt, wir werden die Grenze der Mongolischen Volksrepublik wie UNSCR eigene verteidigen. Pravda, 1. Juni 1939, die Worte widersprachen nicht den Taten. Am selben Tag, dem 1. Juni 1939, wurde der Stellvertreter des Befehlshabers des Militärbezirks Belorussland Divisionskommandeur G.K. Schuko aus Minsk nach Moskau beordert. Am Morgen des 2. Juni wurde Schuko von R.P. Khmelnytsky, dem Beauftragten für Aufträge von 69 besonderer Wichtigkeit beim Volkskommissar für Verteidigung, empfangen, der ihm mitteilte, dass Marschall Carrier Voroschilo ihn bereits erwarte. Nach einer kurzen Instruktion führte Schukaus Weg in die Mongolei, wo er das Territorium der Mongolei gegen den japanischen Angriff so verteidigte, als handele es sich um sowjetisches Territorium. Genauso hätte Stalin an seinen Westgrenzen handeln können, indem er offiziell und deutlich erklärte: Ein Angriff auf Polen werde zu einem erbitterten und langen Krieg führen, auf den Deutschland nicht vorbereitet war. Stalin hatte im August 1939 noch eine andere Möglichkeit, das Hinauszögern der Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich, denn auch das wäre für Hitler einer Warnung gleichgekommen: Greifst du Polen an, dann bedenke, dass du ganz Europa gegen dich haben wirst, wir sitzen hier in Moskau beisammen und halten Rat, wir brauchen nur eine Blockade über Deutschland zu verhängen. Doch Stalin wählte einen dritten Weg: Fall du, Hitler, ruhig in Polen ein, ich werde dich unterstützen. Hitler griff an und bekam die Kriegserklärung von Großbritannien und Frankreich. Das, was Stalin brauchte. Am 19. August 1989 wurden noch andere Entscheidungen von historischer Bedeutung getroffen. In der fernen Mongolei bereitete Schuko einen Überraschungsschlag gegen die 6. japanische Armee vor. Die grundsätzliche Zustimmung zu einem Überraschungsschlag hatte Stalin bereits früher gegeben. Aber jetzt, da alles vorbereitet ist, braucht Schuko die endgültige Erlaubnis. Zu dem Zeitpunkt hätte es auch andere Möglichkeiten des Handelns gegeben. Die sowjetischen Truppen hätten zum Beispiel eine undurchdringliche Verteidigung beziehen, die Angriffsvorbereitungen aber rückgängig machen können. Der Angriff bedeutete ein Risiko. Im Falle eines Erfolges würde Japan eine Lektion über viele Jahre 70 hinaus erteilt. Bei einem Misserfolg allerdings würde die ganze Welt darüber reden, dass Stalin die Rote Armee ihrer Führung beraubt habe und dass sie kampfunfähig sei. Zwar könnte man bei einem Misserfolg Schuko erschießen, aber sein Blut würde die militärische Schande nicht tilgen. Am Sonnabend, den 19. August, lässt Stalin Schuko nur ein einziges Wort als chiffrierten Befehl übermitteln: gut. Wenige Stunden später führt Schuko seinen Überraschungsschlag. Gewiss, in der Mongolei fiel der Zeitpunkt des Angriffs nicht mehr in den späten Abend des 19. August, sondern in die Sonntagmorgendämmerung des 20. August. Um 5:45 flogen 153 sowjetische Bomber, gedeckt von einer entsprechenden Anzahl Jagdflugzeuge, einen überraschenden Angriff auf die Stellungen der japanischen Truppen. Gleichzeitig begann die Artillerie zu sprechen. Die Artillerievorbereitung war kurz, 2:45, doch von bisher nicht dagewesener Wucht. Während der Feuervorbereitung führten die sowjetischen Fliegerkräfte den zweiten Schlag, und um 9 Uhr rissen Panzerkeile die japanische Verteidigungslinie auf. Der Plan war einfach. Schuko führte eine klassische Einkesselungsoperation durch ein relativ schwaches Zentrum und zwei mächtige bewegliche Flankengruppierungen. Das Zentrum hält den Gegner hin, während die Stoßkräfte an den Flanken, ohne sich auf Verzögerungsgefechte einzulassen, unter Umgehang der Widerstandsnester zügig vorrücken und sich im Rücken des Gegners vereinigen. 3 Tage später schloss sich der Einkreisungsring um die japanischen Truppen, und deren Zerschlagung begann. Die Operation am Kalchungol war hinsichtlich Planung und Durchführung eine glänzende Leistung. Schuko war ein Risiko eingegangen. Aber das Wagnis erwies sich als gerechtfertigt. Schuko hatte befohlen, die Flugplätze so nah wie möglich an die Frontlinie zu verlegen. So brauchten die Maschinen weniger Treibstoff zu tanken, konnten jedoch eine größere Bombenlast aufnehmen. Die Intensität der Nutzung von Luftunterstützung für das Heer war dadurch radikal gesteigert worden. Die Maschinen stiegen auf, warfen ihre Bomben ab, noch ehe sie ihre volle Steighöhe erreicht 71 hatten, kehrten umgehend zurück, nahmen neue Bomben auf und starteten abermals. Als die sowjetischen Panzer bereits weit vorgestoßen waren, konnten die Fliegerkräfte sie ohne Verlegung der Flugplätze unterstützen. Schuko ließ Lazarette und Versorgungsbasen bis unmittelbar hinter das vorderste Kampfgebiet heranführen, so war der Nachschub an Munition, Treibstoff und allem Gefechtsnotwendigem reibungslos und schnell sichergestellt, der Abtransport der Verletzten erforderte nicht viel Zeit, nur wenige Minuten nach der Verwundung lag der Soldat bereits auf dem Operationstisch. Schuko schob seinen eigenen und alle anderen Gefechtsstände so dicht an die vorderste Linie vor, dass er persönlich den Kampfverlauf überblicken konnte, waren die Truppen weit vorgestoßen, brauchte er seinen Gefechtsstand nicht zu verlegen. Während die Angriffsvorbereitungen liefen, verbot Schuko nahezu vollständig jeden Funkverkehr. Die Verbindung erfolgte im Wesentlichen per Draht in Form kurzer nur den beiden Sprechern verständlicher Befehle und Kommandos. Die Operation wurde unter strenger Geheimhaltung vorbereitet. Jeder Befehlsempfänger erhielt seine Anweisungen nur im Rahmen seiner eigenen Verantwortlichkeit und hatte weder eine Vorstellung vom allgemeinen Operationsplan noch vom Ausmaß und von der zeitlichen Abfolge des Angriffs. Viele wussten im Übrigen nicht einmal etwas über den Angriff selbstständig. Schuko hatte nicht nur die japanische Aufklärung getäuscht, sondern vor allem auch seine eigenen Soldaten und Kommandeure. Sie waren bis zum allerletzten Augenblick der Meinung, dass man sich auf eine lange Verteidigungsphase einrichte. Wenn dies seine eigenen Soldaten und Offiziere glaubten, dann glaubte es auch der Gegner. Die Desinformation trug üppige Frucht, in der gesamten zurückliegenden Geschichte Japans hatte es keine derart fürchterliche Niederlage gegeben. Die Zerschlagung der 6. japanischen Armee am Kalchungol hatte strategische Folgen. Die japanische Aggression gegen die Sowjetunion und die Mongolei wurde gestoppt und in eine andere Richtung gelenkt. In den für die Sowjetunion kritischen Tagen des Jahres 1941 entschlossen sich die japanischen Generale, 72 eingedenk der am Kalchungol bezogenen Lehre, die Sowjetunion nicht anzugreifen. Kalchungol, dieser Name ist mit dem ersten blitzartigen Krieg im 20. Jahrhundert verbunden, einem Blitzkrieg in reiner Form. Es war innerhalb der Militärgeschichte der erste richtige Masseneinsatz von Panzern für Angriffe in die Tiefe. Es war ein Beispiel für eine bisher nicht dagewesene Konzentration von Artillerie auf schmalen Frontabschnitten. Es war ein Musterbeispiel für die absolute Überraschung bei der Durchführung von Vernichtungsschlägen. In den ersten 1,5 Stunden der Schlacht hatte die japanische Artillerie nicht einen einzigen Schuss abgefeuert, und kein einziges japanisches Flugzeug war aufgestiegen. Kalchungol war der Beginn von Schukaus Aufstieg. 5. Nach Schukaus Rückkehr aus der Mongolei vertraute Stalin ihm mit Kiew den stärksten unter allen sowjetischen Militärbezirken an, und im Februar 1941 ernannte er ihn zu seinem Generalstabschef. In dieser Funktion bereitete Schuko den Krieg gegen Deutschland vor. An der deutschen Grenze wiederholte Schuko, nur in unvergleichlich größerem Maßstab, all das, was er gegen die japanische Armee erprobt hatte. Shuko bildete zwei superstarke bewegliche Flankenstoßgruppierungen in den Grenzvorsprüngen Weilemberg und Belostok, Biatystok, und außerdem eine weitere Gruppierung für den Angriff auf Rumänien. Shuko verlegte die Flugplätze unmittelbar an die Grenzen und zog auf ihnen jeweils 100, bisweilen auch 200 Maschinen zusammen. Unmittelbar an die Grenzen verlegte Shuko die Lazarette, Versorgungsbasen, Gefechtsstände. Er verlagerte an die Grenzen hunderttausende Tonnen Munition, Treibstoff sowie Ersatzteile für Panzer und Flugzeuge. Shuko verbot nahezu vollständig den Funkverkehr. 73 erhielt seinen Plan absolut geheim, und kaum jemand in der Roten Armee wusste, was bevorstand. Bei einem plötzlichen Angriff des Gegners musste dies alles katastrophale Folgen haben. Shukos gesamte Aktivitäten Anfang 1941 werden als eine Serie von Fehlkalkulationen und schicksalhaften Irrtümern interpretiert. Aber 1942 wiederholt er alle diese Irrtümer bei der Vorbereitung des Vernichtungsschlages durch die beiden beweglichen Flankengruppierungen vor Stalingrad. Und wieder verlegt er die Flugplätze, Gefechtsstände, Versorgungsbasen und Lazarette an die vorderste Front. Die Zerschlagung der 6. japanischen Armee am Kalchungul, die Irrtümer von 1941 und die Vernichtung der 6. deutschen Armee bei Stalingrad, das ist Shukos Stil, der für ihn typisch ist, an den er sich stets hält. So hat er auch weiterhin gehandelt, und jede seiner Operationen ist gekennzeichnet durch Plötzlichkeit, Konzentration von Kampfkraft, zügige Durchbrüche in die Tiefe. Das ist seine Handschrift. Anfang Juni 1941 traf er gegen Deutschland die gleichen Vorbereitungen wie im August 1939 am Kalchungul. 6. Am 19. August 1939 gab Stalin Hitler grünes Licht, greif Polen an. Für Shuko lautete der Befehl, schlag die 6. japanische Armee. An diesem Tag traf Stalin auch noch andere Entscheidungen. Allerdings bemühen sich die sowjetischen Historiker, den Nachweis zu führen, dass an diesem Tag keinerlei Entscheidungen getroffen wurden und dass überhaupt am 19. August 1939 eine Sitzung des Politbüros nicht stattgefunden hat. Jedes sowjetische Buch über den Ausbruch des Krieges hebt dieses Moment besonders hervor, an diesem Tag hat es keine Sitzung gegeben. Marschall der Sowjetunion A.M. Wassilewski hat mehrfach bei Reden vor Offizieren des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs wiederholt, merken Sie sich, am 19. August 1939 fand keine Sitzung statt. Der Leiter des Instituts für Militärgeschichte, 74 Generalleutnant P. Aschilin, pflegte seine Vorlesungen mit der Erklärung zu beginnen, dass es am 19. August 1939 keine Sitzung gegeben habe. Dasselbe taten andere Generale, Marschälle, Historiker, Ideologen. Wären keinerlei Informationen über eine Sitzung des Politbüros verfügbar gewesen, hätte man dies so auch sagen sollen, wir wissen nichts darüber. Wäre auf der Sitzung nichts Entscheidendes geschehen, hätte es heißen müssen, es gab eine Sitzung, aber nur harmlose Fragen wurden erörtert. Doch man hält sich an eine andere Version, es hat keine Sitzung gegeben. Glaubt uns, es gab keine. Wir haben es nachgeprüft, da war nichts. Wir haben die Archive gelüftet, es hat keine Sitzung gegeben. Und damit es auch wirklich alle glauben, wurde eine 12-bändige offizielle Geschichte des Zweiten Weltkriegs herausgegeben und darin erklärt, an diesem Sonnabend, dem 19. August 1939, hat eine Sitzung des Politbüros überhaupt nicht stattgefunden. BD 2, S. 285, unterzeichnet haben es, das Institut für Militärgeschichte beim Verteidigungsministerium der UdSSR, das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPZU, das Institut für Allgemeine Geschichte an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, das Institut für die Geschichte der UdSSR an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und persönlich die Marschälle der Sowjetunion A. Kritschko, W.G. Kulikow, S.K. Kurkotkin, der Flottenadmiral der Sowjetunion S.G. Gorschko, das Mitglied des Politbüros A. Gromyko, der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des KGB, Armeegeneral S.K. Zwigun, die Armeegenerale A. Jepische Wild, S.P. Ivanov, J.J. Malze Wild, A. Iraziewski, S.M. Stemenko, Generaloberst A.S. Scheldt, Gelehrte von Weltruf wie G.A. Arpad, N.N. Innocemze Wild, P.N. Fedosejew und noch viele andere mehr. Als Berater wirkten an diesem zweiten Weltkrieg mit, und widersprachen nicht Mitglieder des Zentralkomitees, Generale, Professoren, korrespondierende und ordentliche Akademiemitglieder, unter anderem auch die Marschälle der Sowjetunion I.C. Habakramjan, P.F. Batyski, A.M. Wassilewski, K.S. Moskalenko, der Hauptmarschall der Panzertruppen P.A. Rotmistro, der Hauptmarschall 75 der Flieger P.S. Kutatschau, der Chef der Crew, Armeegeneral P. E. Waschutin und viele andere dazu. Die sowjetischen Führungskräfte waren klar und deutlich in zwei Gruppen aufgeteilt, in diejenigen, die Zugang zu dem Geheimnis hatten, und die anderen, die davon ausgeschlossen waren. Den niedrigen Rängen war es gleichgültig. Ob eine solche Sitzung stattgefunden hatte oder nicht, was machte das schon aus? Die Eingeweihten allerdings verwandelten sich bei der bloßen Erwähnung der Sitzung des Politbüros vom 19. August 1939 schlagartig in wilde Tiere. Hätte Marschall der Sowjetunion Aija Jumenko Hörner gehabt, dann wäre ich in dem Augenblick von diesen Hörnern aufgespießt worden, als ich im Gespräch andeutungsweise die Sitzung vom 19. August erwähnte. Wenige Jahre darauf machte mich der hitzige Eifer betroffen, mit dem Marschall der Sowjetunion A. Kritschko von hoher Tribüne herab zu beweisen versuchte, am 19. August 1939 hat es keine Sitzung des Politbüros gegeben. Das drängte unwillkürlich den Gedanken auf, was macht Sie so nervös, Genosse Marschall der Sowjetunion? Beruhigen Sie sich. Aber er dröhnte gute 20 Minuten lang im gleichen Stile weiter, es hat keine Sitzung gegeben. Es gab keine. Nein, es hat keine gegeben. Mir war damals beklommen zumute, so brüllt ein Mörder vor Gericht, er sei nicht in der Gasse gewesen, nein, er sei ganz bestimmt nicht dort gewesen, nein, nein, nein. 50 Jahre lang hat man uns zu beweisen versucht, eine solche Sitzung habe es nicht gegeben. Und auf einmal erscheint am 16. Januar 1993 in der Izvestija ein Artikel von Generaloberst D.A. Volkogun, in dem er bestätigt, dass eine Sitzung an diesem besagten Tag stattgefunden hat und dass er selbst die Protokolle in Händen gehalten habe. Dmitri Antonowitsch Volkogun und ich vertreten unterschiedliche Auffassungen, doch ich bin ihm von Herzen dankbar für seine Unterstützung. Meines Erachtens hat General Volkogun eine wissenschaftliche Großtat vollbracht, als er aller Welt mitteilte, dass es an diesem Tag eine Sitzung gegeben hatte. 76 Gewiss schreibt General Volkogun, dass in den Protokollen nur zweitrangige Fragen erhalten geblieben seien. Kehren wir darum noch einmal zum Anfang dieses Kapitels zurück, und stellen wir uns die Frage. War Genosse Stalin daran interessiert, seine Absichten schriftlich zu fixieren? Zu heftig war das Steuer der Außenpolitik an diesem Tag her umgerissen worden, zu abrupt hatte sich der Lauf der Weltgeschichte geändert, zu viele blutige Geschehnisse nahmen aus irgendeinem Grund ihren Anfang an diesem Tag. Deshalb bleibe ich bei meiner Überzeugung, an diesem Tag wurden Entscheidungen gefällt. Und sollte es uns verwehrt bleiben, sie schriftlich formuliert zu sehen, so liegen doch die Folgen dieser Beschlüsse vor aller Augen offen da. Mit einer einzigen Zeitungszeile hat General Volkogun die sowjetischen Führer einschließlich Stalins wie auch die Mitglieder des Politbüros, die Marschälle, Generale und Leiter namhafter wissenschaftlicher Institute der Wahrheitsverschleierung überführt. General Volkogun hat aufgedeckt, dass alle diese Arbatus und Innocentius, die Zwigans und Iwaschutins, die Rokossowskis und Fedosejeves, die Maltseves und Kulikos Lügner und falsche Zeugen sind. Über die Sitzung des Politbüros haben sie nicht einzeln, sondern im Chor, das heißt absprachegemäß, gelogen. Während tatsächlich am 19. August 1939 auf der Sitzung des Politbüros nur nebensächliche Probleme erörtert worden, hätte es sich dann für die Führer und Marschälle, die Koryphäen der Wissenschaft und die von ihnen geleiteten Institute gelohnt, so einhellig 50 Jahre lang zu lügen.